Vogel flog in der Rost, die Grobe auf den Nüßen war. Ich geh so zu reichen Quarta, wie man den Wappen auf der Haar. Ich geh so zu reichen Quarta, wie man den Wappen auf der Haar.